Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 988 an Schiller. Da Sie in Ihrer jetzigen Lage wahrscheinlich leselustig sind, so schicke ein tüchtiges Bündel Literaturzeitungen und unsere Winkelmanniana etc., die Sie, soviel ich weiß, noch nicht gesehen haben. Ich habe mich wieder in die französische Literatur zum Behuf der bewussten Anmerkungen verlaufen und es wird immer etwas werden. Es scheint doch mit mir vorwärts zu gehen. Wie sieht es mit Ihnen aus? Ich wünsche sehnlichst, Sie wieder zu sehen. Den 26. Februar 1805. G.